Für mich gibt es zwei Menschengeschichten, die politische und die geistige. Etwas wie Fortschritt ist in beiden nicht feststellbar. Ob Simson die Philister mit einem Knochen totschlägt oder Hitler Raketengeschosse nach England speit, ist dasselbe. Und von der Philosophie der Upanishaden bis zu Heidegger ist auch kein Fortschritt wahrzunehmen. Dagegen unterscheiden sich die beiden Historien doch sehr. Die sogenannte Weltgeschichte mag man betrachten, in welchem Abschnitt man will. So ist sie hässlich, grausam und teuflisch. Die Geschichte der Sprachen, der Denkweisen, der Künste aber ist auf jeder Strecke voll schöner, liebenswerter Bilder und Blüten. Hermann Hesse. Lektüre für Minuten. Willkommen im Niemandsland. Es ist Samstag, der 1. April 2017. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Es ist Samstag, der 1. April. Und meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, der April-Scherz, der mit uns gemacht wurde, war leider keiner. Die Technik hat versagt. Alles, was Sie jetzt hören, ist nicht live und direkt aus dem Studio, sondern hier aus unserer Notkneipe, aus dem Bussi, hier in der Calle Gibretteria. Da sitzen wir jetzt schon, es ist schon nach 12. Wir haben bis jetzt die Sendeinstallation repariert im Studio. Und Werner sitzt hier neben mir, auch ein bisschen frustriert natürlich, kann man verstehen, und blättert durch die Vanguardia. La Vanguardia ist, sagen wir mal, die Zeitung der rechtskonservativen Katalanisten. Und ich frage ihn einfach mal direkt, Werner, was hättest du denn heute gebracht, wenn Sendung gewesen wäre? Worüber hättest du gesprochen? Angefangen hätte ich mit dem ganz großen Knaller, dass die G20-Konferenz in Hamburg abgesagt ist. Der Hamburger Senat hat beschlossen, dass die nicht stattfindet bei Ihnen, wegen Bedenken, dass die Sicherheit nicht garantiert werden kann, nachdem es jetzt Brandanschläge auf Polizeiautos gegeben hat, die unheimlich viele Demonstranten erwartet werden, und dass die jetzt ersatzweise, also zur selben Zeit, Anfang Juli, 7., 8. Juli, stattfinden soll, aber auf Sylt, weil Sylt ist besser zu kontrollieren und abzusichern gegen die bösen Demonstranten. Naja, damit hätte ich angefangen, aber ich habe diese Information aus der jungen Welt. Ja. Die haben das veröffentlicht, und aber das muss ein April-Scherz sein. Das kann nicht sein. Das ist völlig unmöglich. Ich habe heute Morgen noch, bevor ich ins Studio kam, noch mal kurz auf die Internetseiten vom Spiegel und von der Taz geguckt, und da stand eigentlich nichts. Da war die letzte Meldung über den G20-Gipfel im Juli, dass das besetzte Kulturzentrum Rote Flora eine große Leuchtschrift auf dem Dach angebracht hat. Da steht G20 No oder Go Away oder sowas. Da sah man das Foto, und das war wohl die Top-Meldung, zumindest in diesem Kontext, und mehr auch nicht. Aber was war noch für Themen, die zur Debatte standen? Ja, aus Korea. Wir müssen ja nicht immer nur über Katalonien und Spanien oder Europa reden. Aus Korea kommt eine fantastische Nachricht. Die Frau, eine gewisse Frau Park, die bis vor 3 Wochen noch die Regierungschefin war in Korea, die sitzt jetzt im Knast. Warum? Korruption natürlich. Also nicht nur hier müssen wir mit diesem Problem leben, sondern dort in Korea auch. Also das Interessante ist halt dabei, dass die tatsächlich im Knast sitzt. Ne? Und bei uns, die ganzen Präsidenten hier, die sitzen nicht im Knast. Ne? Der nächste Meldung, die in diesem Zusammenhang auch interessant ist: Diese Frau sitzt im Knast, ich habe aber da irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass eine Frau, die den neoliberalen Rechten unbequem ist, so in der Art von der Dilma Rousseff, und die haben sie abserviert mit einer kleinen Affäre, die aufgebauscht wurde. Ich bin aber nicht sicher, man müsste dem Ganzen einmal nachgehen. Aber das ist zumindest mein Verdacht. Andererseits, der Typ, der Dilma Rousseff und Lula angeklagt hat, korrupt zu sein und die Amtsenthebung von Dilma Rousseff durchgeführt hat, der ist jetzt selber zu 15 Jahren Knast verurteilt worden, wegen Verschleuderung von öffentlichen Geldern, wegen Korruption, wegen Diebstahl, wegen Urkundenfälschung und allen möglichen anderen Korruptionssachen. Er, der Bock, der sich selber zum Gärtner gemacht hat, ist nun in den Knast gekommen. Ja, das Gleiche passiert ja auch in Argentinien. Ne? Also sicher, die Kirchner und auch ihr Ehemann, die waren natürlich auch nicht sauber. Ne? In dieser Richtung haben sich bereichert und so. Aber die haben sie jetzt geschasst, und der Neue, der jetzt dran ist, der ist noch korrupter. Ja? Also überall passiert das Gleiche. Das ist grausam. Dann hatte ich auch was vorbereitet für die Sendung. Ich weiß nicht, ob ich das noch bringen soll. Zum Thema Referendum der Türkei-Deutschen oder der Deutsch-Türken. Da gibt es ja viele unter den Türken, die in Deutschland leben, die den Erdogan abgöttisch verehren. Die sagen, das ist der Mann, den wir brauchen. Das ist natürlich ein interessanter Widerspruch. Die nehmen natürlich einerseits die Meinungsfreiheiten und die Redefreiheit in Deutschland in Anspruch, sind aber selber dafür, das in ihrem Land abzuschaffen. Und solche Sachen passieren im Moment, dass überall die Rechtspopulisten und faschistoiden Diktatoren das Haupt erheben, die scheußlichen Häupter erheben. Und das Schlimme ist, sie finden sehr viel Jubel und Zuspruch, weil die Welt immer komplizierter, immer widersprüchlicher und immer schräger wird, wo die Leute sich nicht mehr auskennen, und sie rennen dann zu dem, wo sie denken, das ist einfach, das ist klar, die machen was, die anderen reden nur und blockieren sich gegenseitig. In diesem Klima befindet sich Europa im Moment, und das hätten wir auch dann, oder das müsste man auch in der Sendung zur Geltung bringen und ein bisschen versuchen zu schildern unter verschiedenen Aspekten. Gut. Das gleiche Thema ist ja natürlich hier auch aktuell, Meinungsfreiheit einschränken und so. Hier auf einem anderen Niveau, nicht so schlimm, noch nicht so schlimm wie bei Erdogan und der Türkei. Hier haben sie jetzt gerade vor ein paar Tagen 21-jährige Studenten verknackt, zu einem Jahr Gefängnis, weil die im Internet oder getwittert hat und ein paar Witzchen gemacht hat über Carrero Blanco, der damals mit einer Bombe in die Luft gejagt wurde, der designierte Franco-Nachfolger am 20. Dezember 1973. Und muss man sich vorstellen, der zweitwichtigste Mann und der Nachfolger von Franco ist damals 1973 ermordet worden. Und viele, viele Jahre später, eine 21-jährige Studentin macht da ein paar Witze drüber, die übrigens bekannt sind. Und lustig sind und die jeder schon gerissen hat. Die Hinz und Kunz schon. Die pfeifen die Spatzen von den Löchern. Ne? Ein Jahr Gefängnis für ein 21-jähriges Mädchen. Ne? Also hier leben wir ja in einer Demokratie und nicht in einem präfaschistischen Staat wie in der Türkei, aber im Prinzip sind es die gleichen Mechanismen, die da funktionieren. Ja, ich glaube auch, wir leben in einem Mischstaat. Du sagst, wir leben in einer Demokratie, das ist richtig, aber das ist eine Demokratie mit faschistischen und faschistoiden Schlieren, die diese ganze Demokratie durchsetzt in ihren Strukturen. Und dann eben, wie gesagt, der Fall Cassandra, das ist nicht der einzige Fall. Gestern war zum Beispiel hier in der Tageszeitung El Periódico de Catalunya eine Dreifachseite, zuerst eine Doppelseite, das war das Thema des Tages, da wurde ganz klar aufgezählt, welche Leute wegen welchen Delikten, wegen welchen Terrorismus-Verherrlichungsdelikten unter Anklage stehen und auch verurteilt wurden. Und da kann man nur mit den Ohren schlackern. Wir erinnern uns an den Fall der Puppenspieler vor anderthalb Jahren in Madrid. Die hatten auf der Bühne von ihren Puppen, von ihren Handpuppen, ein Transparent mit Christoph Kolumbus, der hat da auch einen kleinen ironischen Scherz gemacht über Ether und da ist ein Richter hergegangen und hat die Leute angeklagt, den Terrorismus zu verherrlichen. Gut, das ist das Spanien, in dem wir heute leben, so sieht's aus und die Ultrarechten und die faschistoiden Stratosphären in der spanischen Politik, die haben immer noch sehr viel Macht und sehr viel Einfluss und können immer noch junge Leute, die einen Witz machen, in den Knast bringen. Ich hatte das mit meinen Schülern besprochen und hatte ihnen gesagt, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Witz machen würde über Heydrich, der in Prag angeschossen wurde mit einer vergifteten Kugel, ich glaube das war's, der ist dann gestorben an den Folgen, das Attentat auf Heydrich, wenn man da einen Witz drüber machen würde, zum Beispiel ein Faschist, der sich selbst vergiftet oder sowas, dann könnte ja theoretisch auch ein Richter kommen und anklagen und sagen, das ist Terrorismus. Das war ein Vertreter einer Regierung, auf den wurde ein Mordanschlag verübt und wer das gut findet, der macht sich des Terrorismus schuldig. Solche Sachen, soweit ist es gekommen. Ja, in Deutschland würde das vermutlich nicht passieren, aber hier in Spanien passiert es. Ja. Und da ist halt eben dann doch noch ein kleiner Unterschied zwischen Deutschland und Spanien, die Art und Weise, wie man die, ob man die Vergangenheit überhaupt aufarbeitet. Und hier die Rechten, besonders von dieser PP, dieser Franco-Nachfolgerpartei, sagen wir mal, die argumentieren, ja, also das ist Verherrlichung des Terrorismus und die Hinterbliebenen werden auch verunglimpft damit. Ne? Das Andenken, ja, der Toten. Weil dieser Carrero Blanco, dieses faschistische Schwein, der hat ja natürlich auch Kinder und Enkel. Ne? Und wenn man jetzt darüber einen Witz macht, dann werden die auch betroffen. Das ist natürlich völlig lächerlich. Ja? Und gerade in diesem konkreten Fall, eine Enkelin von diesem Carrero Blanco hat sich jetzt auch dagegen ausgesprochen, dass diese Cassandra da verknackt wurde zu einem Jahr. Sie hat ganz deutlich gesagt, ich fühle mich nicht verunglimpft und ich bin nicht beleidigt. Und das Andenken eines toten Verwandten ist nicht in den Schmutz gezogen. Der Witz war so, da ging es darum, dass Faschisten fliegen können. Er ist ja mit seinem Auto, ich glaube, so 20 Meter in die Luft geschleudert worden und dann irgendwo in einem Hinterhof gelandet. Und das war eben der Witz, dass Faschisten manchmal auch fliegen können. Du hast hier dein Tortilla-Bocadillo bekommen, Bierchen, ich habe meinen Kaffee. Wir befinden uns hier an einem regnerischen Mittag in der Innenstadt von Barcelona. Es ist jetzt knapp 11:45 Uhr. Vor uns liegt die Zeitung, die Vanguardia, aus der Bar Brusi. Und da gibt es auch vielleicht ein paar interessante Sachen zu erklären und zu erzählen. Und zwar hat das Rathaus von Barcelona eine sehr tolle Energieoffensive begonnen. Und zwar werden die einen eigenen Energiekonzern gründen, der dann mit billigem Ökostrom die notleidende Bevölkerung versorgt, zu speziellen subventionierten Preisen oder zu realen Preisen, weil Ökostrom und Sonnenenergie ist ja fast, ich möchte mal sagen, fast gratis. Und das ist ein alternatives Modell zu den Abzockern der großen Industrie- und Energiekonzerne, die den Leuten das Messer auf die Brust setzen und wenn man zweimal seine Rechnung nicht bezahlt, dann drehen die einen den Strom ab. Und man spricht ja hier in Spanien und in Katalonien auch schon von dem Phänomen der Energiearmut. Da kannst du einen Kiff draufnehmen, dass es dann jetzt nicht lange dauert, bis die großen Energiekonzerne das Rathaus verklagen wegen unlauterem Wettbewerb. Ja, stimmt. Die werden da mit Anwälten aufkreuzen und werden denen sagen, dass sie die Preise drücken und dass sie keine Lizenz hätten, um überhaupt solche Maßnahmen durchzuführen und so weiter. Gut, aber da müssen sie sich dann vor Gericht rumschlagen. Dann weitere Themen. Unsere Bürgermeisterin ist schwanger, Ada Colau, das wissen wir aber schon länger. Zum zweiten Mal. Werner hat hier gerade auf das Foto gezeigt. Man sieht hier ein Foto der Bürgermeisterin. Die erwartet also ihr zweites Kind und das wird so Ende April wahrscheinlich passieren, Anfang Mai. Es geht um die Tranvía, um die Straßenbahn. Da gibt es auch immer wieder Streit. Die Straßenbahn soll erweitert werden, die Straßenbahn soll ausgebaut werden, soll die privatisiert werden, soll das öffentlich sein und so weiter. Dann gucken wir weiter hier in der Zeitung. Das kann ich, also alles, was scheiße klingt, schneide ich nachher raus, das ist sowieso klar. Moment. Was findest du denn Marc Serra? Zu dem Marc Serra ist hier, soweit ich das sehe, nichts, zumindest nicht in der Vanguardia. Die werden sich auch hüten, sowas zu berichten. Das sind nämlich ihre Leute. Über diesen Marc Serra habe ich ein kleines Audio vorbereitet. Das werde ich dann im Laufe der Sendung, dieser Sendung, die Sie dann hören, verehrte Hörerinnen und Hörer, bringen. Und da können Sie sich ein Bild machen, was im Moment hier in der Stadt los ist auf dem Sektor Abzocke, Moloch, Tourismus, der die Einwohner aus dem Zentrum verdrängt und die Stadt praktisch verschlingt und die Stadt zu einem Fun-City-Park umwandelt, in dem es nachher nur noch ein einziges Lebensmodell gibt. Fröhliche Konsumenten aus aller Herren Länder, die kreischend vor Vergnügen durch die Straßen ziehen, in überteuerten Geschäften ihren Kram kaufen und nach ein paar Tagen wieder abreißen, wie ein Heuschreckenschwarm, der durch ein Kornfeld zieht. Dieses Modell ist für Barcelona vorgesehen. Wenn es den Bürgern nicht gelingt, ein alternatives Modell eines sogenannten haltbaren oder nachhaltigen Tourismus aufzubauen, zu begründen und auch durchzusetzen gegenüber der Tourismusindustrie, die hier eigentlich sehr viel unter Kontrolle hat. Mittwoch, 29. März 2017. Das Rathaus geht nun verstärkt gegen illegale Tourismuswohnungen in der Altstadt von Barcelona vor. Das Aktivistenkollektiv Ciudad Bella no está en venda, die Altstadt steht nicht zum Verkauf, führte am Mittwoch in der Calle Princesa eine Aktion gegen eine dieser illegalen Tourismuswohnungen durch. 12 Wohnungen sind es, die über die Internetplattform Airbnb angeboten werden, und zwar von einem professionellen Geschäftemacher, einem gewissen Herrn Marc Serra y Parés, der unter verschiedenen Namen und auf verschiedenen Plattformen dringend benötigten Wohnraum an Touristen vermietet. Die Aktivistengruppe hat eine umfangreiche Dokumentation über diesen sauberen Herrn zusammengestellt. Auf Facebook tritt der sogar mit gefälschtem Foto in Erscheinung. Das Rathaus hat die Wohnung nach der Aktion vorerst versiegelt. Han quedat a la plaça de l'Àngel per afavorir el factor sorpresa i des d'aquí han caminat fins al carrer de la Princesa 22. Aquest primer d'aquí. A l'interior d'aquest bloc hi ha 2 pisos turístics i un d'aquests ha estat reservat per membres del col·lectiu Ciutat Vella no està en venda, que s'han fet passar per falsos inquilins. Nun ja, die Aktion beginnt. Die Leute treffen sich, um eine Überraschungsaktion durchzuführen. Hier vor dem Gebäude hat sich eine große Gruppe Protestierer versammelt. Drinnen sind andere Aktivisten, die sich als Interessenten ausgeben. Jetzt wird ein Transparent auf dem Balkon aufgehängt. L'objectiu era aquest: denunciar públicament el que asseguren que és una trama de pisos turístics il·legals. Diuen que al Born n'hi ha 13 gestionats per un únic administrador o comissionista que els promociona a través de plataformes com Airbnb, Booking o HomeAway. Gegen Spekulation und Tourismus, wir lassen uns nicht verdrängen. Das Ziel der Aktion, öffentlich anzuprangern, dass es sich hier um eine illegale Touristenabzocke handelt. Parlem de 13 pisos al Born, un barri cruelment buidat de veïnat. 13 pisos que podrien ser casa de més de 50 persones. Daniel Pardo, Sprecher der Aktivisten, sagt: Es handelt sich um 13 Wohnungen, die über 50 Personen einen Wohnraum bieten könnten. Und René Gomez, eine andere Aktivistin, erklärt: Die Besitzer der Wohnungen sind nicht im offiziellen Register ausgewiesen, sondern lassen über Dritte vermieten. Pisos que segons el col·lectiu no tenen llicència, sinó que asseguren la usurpen. Les plataformes prefereixen no comprovar el registre públic de la Generalitat, que confirma que els 13 pisos estan usurpant números de llicències de tercers. Els 13 habitatges estan gestionats, diuen els activistes, per Marc Serra i Parés, que seria a més propietari d'un dels pisos. De fet, pocs minuts després, ha protagonitzat aquests moments de tensió. Dins hi havia la Guàrdia Urbana i 2 inspectores que han vingut a comprovar si hi havia llicència. Am Ende sieht man, wie der wutentbrannte Besitzer auf dem Balkon stürmt und unter dem Protest der Leute das Transparent wegreißt. Niemandsland 91.4 FM. Frühling im Niemandsland. Gut, Niemandsland 91.4 FM. Das war der erste Teil unserer heutigen Sendung live aus dem Café Brussi in der Calle Gibretteria. Das war früher die Straße, wo unheimlich viele Buchläden waren. Jetzt ist kein einziger mehr da. Die Stadt ist also in der Hinsicht, Barcelona ist in der Hinsicht absolut verarmt. Die geistige Leere ist spürbar durch die Abwesenheit von Buchhandlungen, von intellektuellen Anregungen. Dafür gibt es immer mehr Klamottenläden, Billigklamotten, Plastikklamotten. Überall sieht man diese fürchterlichen Fußball-T-Shirts und Trikots aus billigem Plastik, die sie den Leuten für 90 oder 80 Euro andrehen. Mit Qatar Foundation drauf und solche Sachen, machen noch Reklame für arabische Diktaturen. Das ist eigentlich das, was das Straßenbild prägt. Und eben, könnte man sagen, der Geist, die Bücher, die Debatte, die Literatur, die Auseinandersetzung mit der Realität, alternative Modelle, all das ist zumindest aus dem Straßenbild hier auf dem Rückzug. Es ist einfach nicht mehr vorhanden. Happiness is easy, my foolish friend, bedenk. Mit der Hand, die noch frei ist, halte ich fest an meiner Bewandern. Die Zeiten und die Innerlichkeiten und wie Rita sagt, es noch wehtun? Nein, der Unterdruck ist gewaltig und hier unsere Hände. Zick, zack, mind your luck. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 27. Teil. Ernest Hemingway. Der amerikanische Schriftsteller und Journalist Ernest Hemingway schrieb das große Epos des Spanischen Bürgerkrieges, den Roman »Wem die Stunde schlägt«. Von allen Literaten, die diesen Krieg beschrieben, besaß er wohl die innigste, im Grunde unpolitische Beziehung zu Spanien. Lange vor dem Krieg hatte er das Land seiner Träume gefunden. Im Stierkampf spiegelte sich für ihn die Seele dieses alten, ewig jungen Volkes. Das Leben ein Spiel mit dem Tod. Bei Ausbruch des Bürgerkrieges kehrte Hemingway als Reporter nach Spanien zurück. Er blieb mit Unterbrechungen bis 1938 dort, als die Front in Katalonien zusammenbrach. Nachfolgend hören wir eine typische Kriegsreportage von Hemingway. Die Einnahme von Teruel, NANA-Depesche vom 23. Dezember 1937. An der Teruel-Front. Wir lagen auf einer Anhöhe und wir lagen unter schwerem Gewehr- und Maschinengewehrbeschuss zwischen spanischen Infanteristen. Von der nächsten Höhe hörte man das Brrrr der Maschinengewehre und danach ging es jedes Mal wispernd und küssend über uns hinweg. Sie hätten nur das Kinn aus dem Schotter zu heben brauchen und wären mit dem Schädel in so ein wisperndes Ding gefahren. Das wussten wir, denn es war schon passiert, vor unseren Augen. Es war sehr schweres Feuer. Links von uns griffen sie jetzt an. Die Infanteristen gingen tief gebückt vor, mit aufgepflanztem Bajonett. Zuerst gingen sie in diesem komischen Galopp vor, mit dem Sturmangriffe bergauf immer anfangen. Das legt sich bald. Zwei von ihnen wurden getroffen und blieben zurück. Der eine sah verdutzt aus, wie jemand, dem das zum ersten Mal passiert und der noch nicht weiß, dass etwas alles kaputt machen und doch nicht wehtun kann. Der andere wusste, dass es ihn schlimm erwischt hatte. Ich selber wünschte mir nur eine Schaufel, um mir ein Loch für den Kopf zu graben und ihn hineinzustecken, aber soweit man kriechen konnte, gab's keine Schaufeln. Auf unserer rechten Seite lag das große gelbe Massiv des Mansueto, die natürliche Festung, die Teruel verteidigt und wie ein Kriegsschiff aussieht. Die Batterien der Regierung in unserem Rücken feuerten. Es krachte, und nachdem es über uns hinweggegangen war, wie zerfetzte Seide, gab es drüben auf den Erdwellen des Mansueto plötzlich diese schwarz spuckenden Geysire der Hochbrisanzgranaten. Wir waren von Sagunto heraufgekommen, über einen Pass hinweg, und 9 Kilometer vor Teruel hatten wir das Auto stehen lassen. Bis zum Kilometer 6 waren wir auf der Straße gegangen, und dort war die Front. Wir hatten uns hier eine Zeit lang aufgehalten, aber in der Senke konnte man nicht viel sehen. So waren wir auf die Anhöhe gestiegen, wo uns die Maschinengewehre aufs Korn nahmen. Unter uns fiel ein Offizier, und sie brachten ihn langsam zurück und legten ihn auf eine Bahre, schwer, grau im Gesicht. Solange sie die Toten auf Bahren wegtragen, ist der Angriff noch nicht im Gang. Die Aussicht war das Feuer, das wir auf uns zogen, nicht wert, und wir wechselten die Stellung. Von der Anhöhe, bis zu der sich die Mitte der Front vorgeschoben hatte, hatten wir einen fabelhaften Blick, nur dass der Aufenthalt auch hier bald nicht mehr angenehm war. Neben mir lag ein Soldat, der etwas mit seinem Gewehr hatte. Der Verschluss klemmte nach jedem Schuss, und ich zeigte ihm, wie man den Verschluss mit einem Stein aufkriegt. Plötzlich Rufe, die ganze Front entlang, und wir sahen, dass die Faschisten auf den gegenüberliegenden Höhen die ersten Gräben räumten. Sie sprangen auf und rannten und sprangen dann wieder auf und rannten. Es war keine Flucht, sondern Rückzug, und ihre Maschinengewehre bestrichen unsere Höhe, um den Rückzug zu decken. Ich wünschte mir den Spaten jetzt dringend, aber dann sahen wir die Regierungstruppen in stetigem Vordringen den Hügel hinaufgehen. So ging es den ganzen Tag, und als es dämmerte, waren wir 6 Kilometer weiter als bei Beginn des Angriffs. Wir hatten, als es noch hell war, die Regierungstruppen die Hänge von Mansueto nehmen und Panzerwagen und Infanterietrupps einen befestigten Bauernhof angreifen sehen. Es war 100 Meter vor uns gewesen. Die Panzerwagen waren längsseits gegangen und dann das Wang, Wang, Wang in die Fenster hinein, während die Soldaten das Haus mit Handgranaten gestürmt hatten. Wir hatten im windigen Schutz eines Grashügels gelegen und die Faschisten hatten mit ihren 8 Zentimeter Granatwerfern das Feld und die Straße hinter uns beschossen. Die Granaten kamen mit einem plötzlichen Wuschusch und dann krepierten sie krachend. Eine landete in einer Angriffswelle und ein Mann lief weg. Er machte einen Bogen um die Rauchsäule. Dann fing er sich wieder und rannte hinter seinen Kameraden her. Ein zweiter lag da, als der Rauch verflogen war. Es gab keine ziehenden Rauchschwaden an diesem Tage. Nach der arktischen Kälte und dem Schneesturm, der 5 Tage geweht hatte, war es wie Nachsommer geworden, und der Rauch der Detonationen stieg grad in die Höhe und sank in sich zusammen. Und die Armee griff an, stoppte und griff wieder an, den ganzen Tag. Als wir die Straße heruntergekommen waren, hatten uns die Soldaten, die in den Straßengräben lagen, für hohe Stabsoffiziere gehalten, denn an der Front gibt es nichts Feineres als Zivilisten. Sie riefen, »Seht sie euch an, da oben auf dem Berg! Wann geht's los? Hey, wann greifen wir an?« Wir saßen hinter Bäumen, wunderbar dicken Bäumen, und sahen, wie es die Zweige über uns abknickte und sie herunterrieselten. Wir sahen auch zu, wie die Flugzeuge der Faschisten kamen und krochen in die Erdlöcher. Dort sahen wir, wie sie einkurften und die Regierungstruppen bei Concut bombardierten. Aber den ganzen Tag gingen die Regierungsstreitkräfte vor, stetig, ohne Erbarmen, die Berghänge hinauf, über die Bahnlinie hinweg. Dann nahmen sie den Tunnel, und dann hatten sie Mansueto genommen und waren drüber hinweg und stürmten die Straße hinunter und durch die Kurve bei Kilometer 2, und dann kamen die letzten Abhänge vor der Stadt, deren 7 Kirchtürme und hübsche Häuser vierkant im Gegenlicht standen. Der Abendhimmel war voll von Regierungsflugzeugen gewesen, und durchs Gras sahen wir die Jagdflugzeuge einkurven und stürzen in ihrer wunderbaren Genauigkeit. Da kamen 2 Lastwagen schnaufend den Hang herauf. Sie stoppten, klappten die Seiten herunter und eine Kompanie junger Kerle sprang ab, die sich benahmen, als ginge es zu einem Fußballspiel. Erst als man die 16 Handgranaten, die jeder am Koppel hängen hatte, und die 2 Dynamitpackungen sah, die jeder trug, merkte man, dass es der Sprengtrupp war. »Die sind prima«, sagte der Hauptmann. »Passen Sie mal auf, wenn die sich die Stadt vornehmen.« In der kurzen Dämmerung nach Sonnenuntergang wirkten die Mündungsfeuer der Batterien rings um die Stadt gelber als die Lichtbögen am Schleifbügel einer Straßenbahn. 100 Meter vor uns schwärmten die Dinamiteros aus. Gedeckt von Gewehr- und Maschinengewehrfeuer krochen sie ruhig den letzten Abhang zur Stadt hinauf. Unter der Stadtmauer zögerten sie einen Moment und dann sah man die roten und schwarzen Blitze der Sprengladungen und hörte ihr Dröhnen. Dann waren sie über die Mauer hinweg. Ich fragte einen Oberst, »Können wir mit in die Stadt hinein?« Er sagte, »Ausgezeichnet, eine erstklassige Idee.« Wir gingen die Straße hinunter, aber es wurde jetzt dunkel. 2 Offiziere überholten uns, die nach Versprengten suchten, und wir sagten ihnen, dass wir uns in ihrer Nähe halten wollten, denn in der Dunkelheit konnte es zu wilden Schießereien kommen. Die Parole war nicht durchgekommen. Der Herbstdunst fiel ein und es ging sich schön auf der Straße nach Teruel hinunter. Die Nacht fühlte sich wie Frieden an und die Explosionen schienen nicht dazu zu gehören. Später lag ein Toter auf der Straße. Es war ein Offizier, der beim letzten Angriff eine Kompanie geführt hatte. Die Kompanie hatte weitergemacht, denn das war jetzt nicht die Zeit, wo es Bahren gab für die Toten, und so hoben wir ihn auf und trugen ihn an den Straßenrand, wo ihm die Panzer nichts mehr anhaben konnten. Da lag er mit seinem ernsten Wachsgesicht. Er war noch warm, noch nicht starr. Wir gingen weiter zur Stadt hinauf. In der Stadt umarmten uns die Leute, kamen mit Wein und fragten uns, ob wir wüssten, was ihre Brüder und Onkels und Cousins in Barcelona machten. Es war alles wunderbar. Wir hatten noch keine Einnahme einer Stadt mitgemacht und waren die einzigen Zivilisten an Ort und Stelle. Ich möchte wissen, was Sie gedacht haben, wer wir wären. Tom Delmer, der Londoner Zeitungskorrespondent, sieht aus wie ein Bischof. Herbert L. Matthews von der New York Times wie Savonarola. Und ich, naja, sagen wir, wie Wallace Beery vor 3 Jahren ausgesehen hat. Die neue Regierung kann den Leuten kaum geheuer vorgekommen sein. Aber alle sagten, dass sie uns herbeigewünscht hätten. Und als die Regierung angeboten hatte, die Zivilbevölkerung zu evakuieren, waren sie in ihren Kellern und Löchern geblieben, denn die Faschisten hatten sie nicht weggelassen, sagten sie. Sie berichteten auch, dass die Regierung die Stadt nicht beschossen habe, nur militärische Ziele. Das haben die Leute gesagt, nicht ich. Im Auto hatten wir noch Zeitungen aus New York gelesen, die wir in Madrid bekommen hatten. General Franco hatte der Regierung 5 Tage Zeit gegeben, zu kapitulieren. Danach werde die Schlussoffensive triumphieren. Diesen Nachrichten nach gehörte es sich eigentlich nicht, dass wir jetzt in Teruel waren, dem großen faschistischen Bollwerk, von wo sie sich zurückgezogen hatten, in Richtung Meer. Sie hörten, es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 27. Teil. Ernest Hemingway, die Einnahme von Teruel. Eine Niemandslandproduktion, 2017. Pasaremos. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Probleme dieser Welt, sagst, was zu tun ist, aus deiner Welt heraus. ist klar, was zu tun ist. Und du lernst schnell, das Schwarz, das Weiß zu unterscheiden. Grau ist keine Farbe, Grau ist keine Farbe, keine Farbe. Niemandsland. Ich lese mal die Nachricht aus der jungen Welt vor. Da heißt es folgendermaßen: Spanien, ein Jahr Haft für ein paar Tweets. Madrid, wegen einiger Witze, die sie über den Internetdienst Twitter verbreitete, muss eine junge Frau aus Murcia für ein Jahr ins Gefängnis. Die Audiencia Nacional, das spanische Sondergericht für Terrorismusdelikte, verurteilte die 21-Jährige am Mittwoch zu einer entsprechenden Haftstrafe wegen Beleidigung der Opfer des Terrorismus. Cassandra Beres Paz hatte in einigen Kurzmitteilungen ironische Bemerkungen über die Ermordung von Luis Guerrero Blanco gemacht. Der Ministerpräsident der Franco-Diktatur war 1973 durch ein Kommando der ETA mit seinem Auto in die Luft gejagt worden. Selbst die Enkelin Carrero Blancos hatte sich in einem Schreiben an das Gericht gegen die Verurteilung ausgesprochen. Sie fühle sich nicht beleidigt, teilte sie mit. Ja, wir befinden uns hier immer noch in der Kneipe Brusi und kommen wir mal langsam zu etwas härteren Themen, zum Beispiel zum sogenannten Klimawandel und zu den Klimaschutzmaßnahmen der Vereinigten Staaten. US-Präsident Trump wird Obamas Klimapolitik per Dekret zurückdrehen. So viel steht schon mal fest. Das hat er angekündigt, das wird er machen und daran arbeiten sie, er natürlich und seine Leute. Für den Klimaschutz sind das keine guten Nachrichten. Es ist aber womöglich auch nicht die Katastrophe, nach der es zunächst klingt. Natürlich werden sie wieder aus ihren Löchern kommen. Sie werden ihn loben für seinen Mut, die, wie sie es nennen, Wahrheit auszusprechen und entsprechend zu handeln. Sie werden wieder behaupten, dass der Klimawandel nicht oder nur minimal vom Menschen verursacht ist und so weiter. Dass staatliche Interventionen zum Klimaschutz einzig Steuerzahler schröpfen sollen und all diese Legenden und Lügen der Rechten. Dass Klimawissenschaftler durch laute Warnrufe nur ihre Jobs sichern wollen. Und so geht's immer weiter. Donald Trump wird viel Lob dafür bekommen, dass er nun mit einem Erlass mehrere Klimaschutzbestimmungen seines Amtsvorgängers Barack Obama rückgängig machen will. Moment, da ruft mich gerade jemand an. Augenblick. Ja, hallo. Ja, Niemandsland, hier, Redaktion. Ja, danke. Oh, die Sendung gefällt Ihnen. Ja. Ja, wir sind leider nicht live heute auf Sendung. Ah ja, gut. Ja, nee, klasse Sendung. Danke, danke. Danke. Und von wo rufen Sie an? Was? Müller, aus Moskau. Druschba, Druschba. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Spasiva, spasiva. Ja, machen wir weiter. Also, dass er also vom Klimawandel nichts hält, hat US-Präsident Trump bereits im Wahlkampf gesagt. Nun hat er die Konsequenzen gezogen. Und dafür wird er viel Lob bekommen, dass er nun mit einem Erlass mehrere Klimaschutzbestimmungen seines Amtsvorgängers Barack Obama rückgängig machen will. Umweltschützer werden Trumps Ankündigungen mit harschen Worten kritisieren. Und tatsächlich ist das Ganze ja keine gute Nachricht für das Weltklima. Die Welt ist derzeit nicht auf Kurs, das 2-Grad-Ziel beim Klimaschutz zu erreichen. Die Regierung Trump machte es mit ihrer America First Energiepolitik gerade noch schwerer. Unklar bleibt vorerst, ob die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Fest steht aber, Hemmnisse für Kohle, Öl und Gas sollen fallen. Das bedeutet wahrscheinlich mehr Kohlendioxid, das in die Atmosphäre gelangt. Und die Vereinigten Staaten sind nach wie vor einer der größten Treibhausgasemittenten der Erde. Um mal kurz die 10 größten CO2-Emittenten zu nennen, nach einer Statistik, Quelle Statista von 2016, das an erster Stelle China, dann die USA, Indien, Russland, Japan, Deutschland, Südkorea, Iran, Kanada und Saudi-Arabien. Das ist unsere Hitliste der größten Luftverpester weltweit. Wer so viele klimawirksame Gase ausstößt, spielt naturgemäß eine wichtige Rolle beim Kampf gegen die Erderwärmung. Oder besser gesagt, er könnte sie spielen, denn das passiert nun ja womöglich erst einmal nicht. Niemand bei klarem Verstand kann froh darüber sein, wenn die US-Regierung die Zusagen der Obama-Zeit nicht einhalten will. Da hatten die USA immerhin versprochen, ihre Emissionen bis zum Jahr 2025 um 26-28% zu senken, bezogen auf die Werte des Jahres 2005. Stattdessen werden nun Kohle, Öl und Gas gepäppelt, werden Umweltregeln eingestampft. Auch auf internationaler Ebene dürften die USA beim Umweltschutz destruktiv agieren. Womöglich ist Trumps Ankündigung aber eben auch nicht die Katastrophe, nach der sie zunächst klingen könnte. Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen. Erstens, der internationale Klimaschutz hängt nicht mehr zwingend davon ab, dass die USA mitziehen. China als mit Abstand größter CO2-Emittent spielt längst eine wichtigere Rolle. Präsident Xi Jinping hat klargemacht, dass sich sein Land an die Zusagen von Paris halten wird. Peking hat außerdem angekündigt, weiter massiv in grüne Stromerzeugung investieren zu wollen. Und zwar umgerechnet 360 Milliarden. Ja, tatsächlich. Milliarden. Dollar bis zum Jahr 2020. Und Chinas Bemühungen zahlen sich bereits jetzt aus. Für das Jahr 2017 prognostizieren die Behörden um 1% fallende CO2-Emissionen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Auch einzelne US-Bundesstaaten wie Kalifornien haben längst erkannt, wie wichtig der Klimaschutz ist. Städte wie New York, Boston, Washington, San Francisco oder Seattle ebenfalls. Sie werden sich in ihren Bemühungen kaum von der Regierung in Washington bremsen lassen. Kalifornien hat zum Beispiel vor, seinen CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2050 um 80% zu senken, verglichen mit 1990. Und wäre Kalifornien ein Nationalstaat, wäre er eben mal die sechstwichtigste Wirtschaft der Welt, vor Frankreich, Italien oder Brasilien. Die Industrie, zweitens, ist längst kein Bremser mehr beim Klimaschutz. Um die 900 Firmen haben Trump nach seiner Wahl öffentlich aufgefordert, sich an den Klimavertrag zu halten. Sogar Ölkonzerne wie BP, Shell, Statoil oder Total befürworten inzwischen eine Steuer auf fossile Brennstoffe. Auch ExxonMobil, DuPont und Unilever befürworten das Abkommen von Paris. Auch, weil es Planungssicherheit für zukünftige Geschäfte in Milliardenhöhe bietet. Kommen wir zum letzten, zum dritten Punkt. Eine klare Mehrheit der US-Wähler spricht sich für ein stärkeres US-Engagement fürs Klima aus. Bei einer Umfrage des Yale Program on Climate Change Communication hatten sich zuletzt 70% der Befragten für einen Verbleib im Paris-Vertrag ausgesprochen. Selbst 50% der Republikaner. Gut, um zu enden. Trump wird diese Dinge nicht ändern können. Er kann nur ein Signal senden. Ein Signal an die Ewiggestrigen. Und für alle anderen da draußen, denen der Klimaschutz am Herzen liegt, für die gilt natürlich weitermachen. Jo, das war also erstmal ein Überblick über das Klimadekret von Trump. Einerseits, Moment, da geht das Telefon schon wieder. Augenblick, wir hören mal, wer das ist. Ja. It's you. From Chicago. Oh, thank you. Yeah, radio. Well, yeah. Yeah, it's a radio show in German. Okay. Yeah. More English. Well, sometimes, but you can understand German, so don't worry. Eh? Well, thank you very much. Okay? Thank you. Niemandsland 94 FM, Barcelona. 各位听众，大家好，我是一名来自中国的听众。 Niemandsland 是一个非常棒的德语电台。 Ja, hallo, Niemandsland. Aus Deutschland, ja, hallo. Ah ja, schön, dass du anrufst. Fantastisch. Ja, ja, nee, das war eigentlich... Aha. Ah ja, gut. Hat euch gefallen? Ja, ein bisschen härtere Musik. Okay, gut, machen wir. Ja, ich bring gleich mal eine Berliner Band, die habe ich hier auf meinem Plattenteller kreisen. Ja, gut. Wie heißt du denn? Ah ja, gut. Gut, Martina, vielen Dank. Martina aus Berlin. Vielen Dank, tschüss. gibt sich als Antirassist. Ist aber einer, denn das weiß ja jeder. Unser super duper Lebensstil stützt sich auf das Recht des Stärkeren. Und doch ist der Stärkere. Falsche Gründe ändern geht. Denn der Arbeit nach dem Social Washing. Das fehle und reicht, dass man stets gut ist. Ein Held und der Welt geboren ist. Was eine strahlende Zukunft verdient. Geschmutzige Vergangenheit. Was der Erderlage. Der Glaube an die eigene Unverwundbarkeit. Was wir heute der Abend hatten. Was wir ein Gott ist der Nudel nur. Was wir militärischer Umwelt ist uns. Was wir das ist ein Trauer für Hand. Weiß wie ein Gift ist ein ohne Regeln. Weiß wie die koloniale Last. Weiß wie in das Schwarze Orden. Neben dem die verblasst. Weiß wie ein geblitztes Arschloch. Weiß wie das Böse im Anzug. Weiß wie ein Container in Nevada. Eine Superdrohne im Anzug. Weiß wie unsere Verantwortung in der Welt. Was für ein Luftschlag ausgeführt mit größter Präzision. Was für ein Bödermarsche Regen. Deine Kriegerstunde lohnt. Heilige Scheiße! Oh mein Wir befinden uns hier nach wie vor in der Brusi Café Bar, hier in der Calle Gibreteria. Es ist Samstagmittag, mittlerweile genau 12:30 und Werner hat da noch seine grüne Mappe. Die hat er jetzt rausgeholt, blättert ein bisschen und für ein Thema ist natürlich noch Zeit und Luft. Ja, aber welches ja, Thema ist? Es gibt doch genug. Ich nenne dir mal ein paar. Brexit, Hartz IV, Schulz, der Messias Schulz. Sehr ironischer Bericht im Spiegel, den werde ich vielleicht auch noch bringen. Der Schulzzug, der jetzt durch Deutschland läuft. Genau. Die Leute werden aufgeschulzt. Die SPD wird von der Lichtgestalt Schulz praktisch wieder aus den Finsternissen ins Licht geführt. Hier spricht die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Samstag, dem 1. April 2017. Martin Schulz lässt die SPD an Wunder glauben. Kann das gut gehen? Hier gibt es einen sehr pfiffigen Kommentar von Frau Christiane Hoffmann im Spiegel, aus dem ich ein paar Auszüge verlesen möchte. Er ist hier, das sind die letzten Worte im Video, das über die Großleinwände in der Parteihalle flimmert. Der Film hat Martin Schulz angekündigt mit Sätzen, die alle mit einem großen Er begannen. Er ist leidenschaftlich, er ist mitfühlend, er ist cool. Und dann zum Schluss, als würde ein Engel die Ankunft des Heilands verkünden, er ist hier. Er ist unter uns, tosender Applaus. Schulz' Rede beginnt dann wie eine Predigt. Er erzählt die Geschichte von der Wiederauferstehung der SPD. Das ist eine gute Nachricht, sagt Schulz. Für die Menschen im Land, für Deutschland, für Europa, für die Demokratie. Eine gute Nachricht. 5-mal sagt er das in den ersten Sätzen. Die gute Nachricht, das ist die Bibel, das Evangelium, die Geschichte von einem, der kam, um seine Partei zu retten und damit das Land. Er ist hier. Er spricht von seiner Botschaft. Er zitiert das Lukas-Evangelium vom reuigen Sünder, über den im Himmel mehr Freude sein wird als über 99 Gerechte. und er erzählt seine eigene Geschichte von einem, der vom rechten Weg abkam und dann eine zweite Chance erhielt. Auch so ein christlicher Mythos, vom Saulus zum Paulus. Seit Martin Schulz der SPD den Glauben an sich selbst zurückgegeben hat, wird der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten mit religiösen Motiven und Metaphern beschrieben. Seitdem ist er Heilsbringer, Erlöser und Erretter. Sie nennen ihn den Gottkanzler, den Messias. Manchmal beißend ironisch, manchmal witzelnd und manchmal fast im Ernst. Wenn man auf der Webseite der SPD nach Martin Schulz sucht, kann es sein, dass im Hintergrund der Song von Tim Bensko läuft. Muss nur noch mal kurz die Welt retten. Und 100% ist das noch Demokratie oder schon Religion? Viel zu berichten gibt es immer über Skandale. Korruptionsskandale hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Ja, noch ganz kurz eine kleine Anekdote, weil wir vorher gesagt haben, die Park in Südkorea sitzt im Knast, aber unsere Präsidenten hier nicht. Der Ex-Präsident von Katalonien hier, Artur Mas, der musste jetzt erscheinen zu einer Anhörung im Parlament hier, im katalanischen Parlament. Und die sind natürlich genauso wie die PP in Madrid verwickelt in x Korruptionsskandale, illegale Parteienfinanzierung und sowas. Und das wird jetzt in letzter Zeit alles wieder aufgewärmt und aufgebrüht, obwohl wir das ja schon seit Jahren wissen, weil jetzt diese Prozesse laufen, ne, gegen den Millet und den Montuil von dem Musikpalast, dann Ex-Busenfreunde von Jordi Pujol, vom ersten katalanischen Präsidenten hier nach der Franco-Zeit. Der auch 18 Jahre hier an der Macht war. Ne? Der hat 18 Jahre oder so hier oder praktisch länger, genau, die Regierung unter Kontrolle gehabt. Er und seine Clique. Und da seine engsten und intimen Freunde und Berater, ein gewisser Masia Alavedra, ein anderer Brenna Fetta, die stehen jetzt auch vor Gericht. Und also immer mit der gleichen Partei, wo dann dieser Mas der Nachfolger wurde von dem Pujol, ja. Und jetzt sollte er aussagen, und die ganzen Jahre haben sie immer alles abgestritten und haben sich beleidigt gefühlt, wenn jemand darauf angespielt hat, auf diese Sachen, die sie da machen mit der Korruption und der Parteienfinanzierung. Und dann war der also so verrufen und verschrien, dass er dann abtreten musste, beziehungsweise der kleine Koalitionspartner, die KUP, die haben gesagt, wir machen eine gemeinsame Regierung, aber nicht mit dem. Mit einer Partei, ja, aber nicht mit dir. Dann ist er zurückgetreten, hat so eine Galionsfigur da, so ein Strohmann, dann hingesetzt als Nachfolger Puigdemont. Ja. Carlos Puigdemont. Genau. Und jetzt muss er also aussagen. Und nachdem die also wirklich jahrelang alles abgestritten haben, jetzt sagt er nicht mehr, nein, wir waren es nicht. Jetzt gab es so eine kleine Änderung dabei in seiner Argumentation. Jetzt sagt er nur noch, die Staatsanwaltschaft kann das nicht beweisen. Ja? Und das allerletzte, was man von ihm jetzt gehört hat, stellt er sich hin und sagt, ich habe nie gesagt, dass die Finanzierung unserer Partei hundertprozentig makellos war. Ja, diese Schlammschlacht, die nimmt ihren gnadenlosen Lauf hier in diesen Tagen, hier in der Stadt. Dann gab es auch eine interessante kleine Anekdote von einem Pujol-Sohn, einer dieser Pujol-Söhne. Der hatte da, glaube ich, ein paar hunderttausend oder eine Million auf einem Konto in Andorra. Dieses Konto wurde dann aufgelöst und er hat das Geld dann angeblich seinem Bruder in bar gegeben. Niemand weiß aber, wo das Geld herkam und wohin das Geld dann gegangen ist. Aber man hat ihn gefragt, warum haben Sie das denn gemacht? Dann hat er gesagt, er hat sich unwohl gefühlt, dass das Geld da überhaupt auf dem Konto war. Mit solchen Anekdötchen kommen die dem Richter daher, um die geklauten Millionen zu rechtfertigen, die Sie während Ihrer politischen Amtszeit abgezockt haben, an öffentlichen Geldern oder an illegalen Geldern? Ja, und es ist ja wirklich so, also mir selber hängt eigentlich die ganze Geschichte zum Halse raus, ne, dass immer Korruption und nochmal Korruption und wieder Korruption und so. Man kann sich die vielen Fälle schon gar nicht mehr merken. Ne? Und jetzt ist es natürlich, wäre es sehr leicht zu sagen, ne? Ach, schon wieder und ist ja langweilig und ist doch heutzutage überall, das ist normal. Ne? Aber man darf halt nicht vergessen, dass wir es sind, also wir sind eigentlich die Korrupten, ne? Wir bezahlen diese illegalen Kommissionen, ne? Die Steuerzahler, ne? Und wir bezahlen diese korrupten Parteien und diese Mafias, weil die ganzen Baufirmen oder andere Firmen, denen die Aufträge zugeschanzt werden, die dann die Kommission bezahlen über Stiftungen wieder an diese Parteien, die holen sich das ja wieder rein, die haben das Preisaufschläge. Die haben das schon vorher draufgeschlagen, ja. In der Kostenrechnung. Und also wir sind es im Grunde, die das bezahlen. Aber zu unserem Trost müsste man sagen, wir wissen aber nichts davon, offiziell. Und man hat uns auch nicht gefragt. Es ist zwar unser Geld, aber man hat es genommen, gerne genommen, aber uns nicht gefragt. Und hier sind die Nachrichten in 100 Sekunden von der Tagesschau vom 1. April 2017. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Überschwemmungen im Südwesten Kolumbiens. Dabei kamen nach Angaben des Roten Kreuzes mindestens 127 Menschen ums Leben. Hunderte werden noch vermisst. Schlammlawinen rissen in der Stadt Mocoa ganze Wohnviertel mit. Machtkampf in Venezuela. Das oberste Gericht hat sein umstrittenes Urteil zur Entmachtung des Parlaments zurückgenommen. Zuvor hatte Präsident Maduro nach massiver Kritik eine Überprüfung der Gerichtsentscheidung angekündigt. Neues Gesetz zur Leih- und Zeitarbeit in Kraft getreten. Beschäftigte müssen nach 9 Monaten genauso viel verdienen wie Stammkräfte. Sie dürfen maximal 18 Monate als Leiharbeiter in Betrieben eingesetzt werden. Trump lässt alle Wirtschaftsbeziehungen der USA überprüfen. Der Präsident vermutet Wettbewerbsverzerrungen als Ursache für das hohe Handelsdefizit seines Landes. Bundeswirtschaftsministerin Tsipras kritisierte das Vorgehen und mahnte, die internationalen Handelsregeln einzuhalten. Die Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga. München-Augsburg 6:0, Schalke-Dortmund 1:1, Hamburg-Köln 2:1, Freiburg-Bremen 2:5, Leipzig-Darmstadt 4:0, Frankfurt-Mönchengladbach 0:0. Die Wetteraussichten. Morgen im Süden und Osten gewittrige Schauer bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Norden und Westen deutlich freundlicher und meist trocken. Höchstwerte 10 bis 20 Grad. Ja, ich sehe gerade, du hast mir einen Zeitungsausschnitt hingelegt über den Tourismushai, diesen Serra, der hier in der Altstadt abzockt, der 13 illegale Tourismuswohnungen vermietet und dessen Geschäfte jetzt ans Licht der Öffentlichkeit gekommen sind. Es gab ja diesen Protest diese Woche hier in der Calle Princesa und der sagt jetzt, dass diese Proteste stattfinden, weil man ihn wegen seiner politischen Ideen verfolgt. Also so ein krummer Hund, das muss man wirklich sagen. Er hat schon vermittelt, wenn es darum ging, Wohnungen zu vermieten. Der hat gesagt, das wäre eigentlich der böse Einfluss der linksextremen KUP. Das ist die linksextreme Unabhängigkeitspartei, die hier im Rathaus ist, das Zünglein an der Waage. Die würden ihm einer politischen unwürdigen Verfolgung aussetzen. Das sagt er ganz wörtlich in, ich nehme an, das ist El Periódico de Catalunya von dieser Woche. Und dieser Typ wird also nicht rot und schämt sich nicht, so einen Mist zu behaupten. Er ist seit langem in der Separatisten-Szene hier aktiv. Der ist auch ein Ex-Kandidat, der, ja, die heißt jetzt Partit Demócrata Català. Das ist die demokratische katalanische Partei des früheren Barça-Präsidenten Joan Laporta. Und heute ist er natürlich in dieser PCE-CAT, in dieser katalanischen Musterpartei, der katalanistischen Musterpartei der rechten Katalanisten. So ein Typ regt sich also auf, dass man eben seine illegalen Geschäfte vermiest. Also in der gleichen Partei, wo eben dieser Mass ist, und genauso wie der Mass auch, wir werden politisch verfolgt, deshalb sollen uns jetzt diese Sachen angehängt werden. Es gab hier diesen schönen Witz in El País von El Roto. Da steht ein korrupter Politiker vor dem Mikrofon und sagt: Okay, ich habe das Geld geklaut, aber ich habe es aus Patriotismus getan. Und das ist praktisch die Grundausrede dieser ganzen korrupten Haifische. Die sagen immer, es geht dann gegen Katalonien, wenn man sie anklagt und sie mit vollen Taschen erwischt, mit dem geklauten Geld, dann sagen sie immer, wir werden verfolgt wegen unserer politischen Ideen. Wir sind Katalonien. Und wer uns verfolgt, verfolgt Katalonien. Gut, man muss wirklich sehr, sehr dumm sein, um auf dieses Geschwätz reinzufallen, aber leider gibt es Leute, die fallen darauf rein und verteidigen dieses Gesindel noch in politischen Debatten und Diskussionen. Ni lyssnar på Niemandsland. Ett radioprogram på tyska, 91,4 FM kontrabanda. En fri röst i en värld med lite frihet. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns jetzt, Werner, hier aus der Kneipe. Es ist Samstag, es geht auf 1 Uhr zu. Regnerischer Tag, die Touristen haben wir gerade gesehen. Die gehen mit Badelatschen und dann obendrauf so komische Regencapes aus Plastik und gucken eigentlich ziemlich verstört in den grauen Himmel hinauf, weil sie eben hier in der Fun City nicht ihren schönen Sonntag genießen können. Schade. Tja, da haben wir es wieder, ne? April, April macht, was er will. Eine statistische Meldung aus der Rubrik »Früher war alles schlechter«. Oder besser, je nachdem, wie man sieht. Das Massenmedium. Aber hier soll es immer schlechter gewesen sein. Es geht um binationale Ehen in Deutschland. Jede 9. Hochzeit in Deutschland ist mittlerweile binational. Der große französische Anthropologe Claude Lévi-Strauss hat den Échange des Femmes, also den Frauentausch zwischen Stämmen zu Heiratszwecken, als wesentliche Triebfeder für soziale Bindungen zwischen verschiedenen Gruppen beschrieben. Für die Ebene von Nationen könnte man folgern. Je mehr kreuz und quer über Landesgrenzen hinweg geheiratet wird, desto besser die Völkerverständigung, egal ob nun Frauen oder Männer getauscht werden. Die Statistik der Eheschließungen in Deutschland würde Lévi-Strauss vermutlich gefallen. 45.915 binationale Ehen, bei denen einer der Partner einen deutschen, der andere einen ausländischen Pass besitzt, wurden 2015 in Deutschland geschlossen. Das sind 11,5% aller neuen Ehen oder jedes 9. Hochzeitspaar. Knapp 2 Generationen davor, 1960, war in der alten Bundesrepublik erst jedes 27. frische Ehepaar binational. Das waren nur 3,7%. Man hat heute nicht mehr vor Augen, wie isoliert auch die europäischen Staaten noch bis vor kurzem nebeneinander gelebt haben. Ein deutlicher Anstieg des zwischenstaatlichen Partnertauschs folgte auf das Schengen-Abkommen in den 90ern. Die innereuropäische Mobilität erhöhte sich, Erasmus-Studenten lernten sich kennen. Am häufigsten sind heute deutsch-türkische Verbindungen, gefolgt von deutsch-italienischen und deutsch-polnischen. Alle diese Zahlen stammen aus dem Statistischen Bundesamt. Die Rubrik »Früher war alles schlechter« gibt es regelmäßig im Spiegel zu lesen. Erstaunlich nun, wie zäh sich doch ein gewisser Grundrassismus oder vielleicht sogar naiver Rassismus in der Bevölkerung insgesamt hält. Wir hören nun eine kleine Reportage, ein Audio, in dem melden sich verschiedene Deutsche, Mädchen und Jungs, Männer und Frauen zu Wort, die aus gemischten oder aus nicht-deutschen Ehen stammen und die schildern, wie der Rest der Bevölkerung, die sogenannte normale Bevölkerung, auf sie zum Teil oder oft oder öfter reagiert. Ausgesprochen blühender Blödsinn. Wenn ich Leute kennenlerne, kommt immer wieder die Frage, woher kommst du? Und da sage ich, aus der Türkei, aus Istanbul. Wieso? Wie jetzt aus Istanbul? Wieso isst du denn Schweinefleisch? Wieso trinkst du Alkohol? Ich muss ehrlich sagen, das geht mir richtig auf den Sack, jedes Mal diese ganzen Fragen zu beantworten. Ich erwarte nach 40 Jahren Türken in Deutschland, dass die Deutschen endlich mal checken, dass wir auch mal Alkohol trinken und Schweinefleisch essen. Und ist gut so. Also, das ist auch ein Vorurteil. Ihr könnt gut tanzen, spielst du Basketball, spielst du in der NBA. Letztens habe ich da hinten ein bisschen Basketball gespielt mit meiner Freundin, kommt ein kleiner Junge vorbei, spielst du in der NBA. Also, das ist doch eigentlich total irrsinnig, ne? Als ich als Opernsänger auf der Bühne stand, im wunderschönen Sachsen im Theater Meißen, hatte ein Kollege von mir, der im Publikum saß, eine ältere Sitznachbarin neben sich sagen hören, da ist ja ein Ausländer! Rassismus ist auch nicht immer nur von den bösen Deutschen gegen die doofen Ausländer, sondern auch von Ausländern gegen Ausländer. Also so ein Deutschland-Trikot sehen viele Ausländer nicht so gerne an Ausländern. Muss man mal drüber nachdenken. Also mich nervt es, wenn mich immer alle fragen, welche Farbe meine Haare haben. Dann sage ich immer lila. Ja, und ich finde es halt blöd, dass die immer sagen, ob unsere Eltern uns gezwungen haben, ein Kopftuch zu tragen und ob wir das auch zu Hause tragen beim Schlafen. Ja, natürlich nicht, ne? Was ich komisch finde, ist, dass ja viele Deutsche über mich gefragt haben, ob alle Chinesen auf der Straße nur mit Fahrrad fahren. Gestern fragte mich jemand, ob ich aufgrund meiner langen Nase Jüdin sei. Da war ich kurz irritiert und sagte dann leider nicht. Es nervt mich so sehr, dass Leute es nicht verstehen können, dass ich Astrid heiße. Meine Mutter wollte, dass ich so heiße und dann sollten das andere auch akzeptieren. Es ist zwar ein deutscher Name, aber es ist mein Name. Also mich nerven Fragen zum Thema meiner Haare oder meiner Frisur. Dann heißt es immer, sind die echt? Darf ich mal anfassen? Wow, zeig mal. Kann man die auch waschen? Richtig waschen und ganz normal mit Shampoo? Nee, natürlich kann man die waschen, auch mit Shampoo. Also ihr wisst gar nicht, was mir passiert ist. Ne? Also ich war da mal im Handyshop, habe dort gearbeitet gehabt und dann kam eine ältere Dame rein und meinte ich dann zu ihr so, herzlich willkommen, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Und sie meinte dann zu mir, wissen Sie was, von Ihnen will ich gar nicht bedient werden. Ich will von jemandem Deutschen bedient werden. Ich persönlich dachte nur so, baff, war total baff, dachte so, okay. Kam ein Shopleiter rein und sagte so, wissen Sie was, junge Dame, dort hat der Handwerker die Tür gelassen, ein Loch gelassen in die Tür und hat sie daraus gebeten. Und dachte nur so, wow, einfach nur klasse Reaktion von meinem Shopleiter und dachte so, super. Ich hatte fast eine Wohnung in Berlin nach einer langen Wohnungssuche und dann habe ich eine Absage bekommen mit der Begründung, Sie sind ägyptischer Staatsbürger. Die meiste Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist, ob ich Hunde esse oder ob ich Chinese bin. Ob ich Chinese bin, antworte ich meistens nur, weil ich Schlitzaugen habe. Und bei den Hunden mache ich noch einen Witz dazu, dass ich Katzen noch dazu esse. Und Hamster. Was mir in Deutschland nervt, ist, dass die Leute, wenn ich sage, dass ich aus Kolumbien bin, immer fragen, ob ich Kokain oder Drogen habe. Das finde ich ganz schlimm. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Geile Haare, weiße Zähne, guten Style, renne schnell, liebe Chicken, dicke Lippen, kann gut tanzen. Yo! Ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, yeah, yeah, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz. Ihr wisst Bescheid, ich komm aus Afrika. Kannst du Afrikanisch? Nein, alles klar. Ich hab ne große Nase, ich habe dicke Lippen. Ich bin so stark wie ein Gorilla. Hab ne helle Handfläche. Das ist wahr. Bei mir gibt's keine Schwäche. Ah! Ich hab Superkräfte. Auch wenn du es nicht glaubst. Check das. Mach das Licht aus! Shit, man sieht den nicht. Nenn mich unsichtbar. Immer wenn ich tanze, alle so. Du hast das gegen mich? Echt? Cool. Sogar wenn ich schlecht tanze, tanze ich gut. Ich bin einfach fresh, egal was ich tu. Aber wann liegt das? Er hat ja den Rhythmus im Blut, also vermute ich, dass er einfach regelmäßig trainiert und das einfach gut beherrscht. Ich meine, Übung macht den Meister, das kommt ja nicht von alleine. Nein, er ist einfach schwarz. Er ist einfach schwarz. Er ist einfach schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin die ganze Zeit nervös, das Code wird nicht erkannt. Ich lieg seit Stunden in der Sonne und krieg einen Sonnenbrand. Geh mal weg mit deinem Tofu, das kannst du knicken. Bei mir zu Hause gibt es Fufu, und zwar mit Chicken. Schneller als der Blitz, ich werd nie eingeholt. Mein Bruder kennst du schon, dein Name ist Usain Bolt. Big Booty, DLC, Torrents. Ja, Nazis, Hunde, schwimmen, bruh. Zu spät, ich bin nie pünktlich. Dein Fahrrad? Normal, ich klau nicht. Mein Style, viel zu heftig. Ha! Alle Mädchen wollen mich. Ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz, ich bin schwarz. Ich steh nicht nur auf Weiße, das ist das, was ihr seht. Ich steh auf Schwarze, Blaue, Pinke, Hauptsache es lädt. Und alle Schwarzen, die du siehst, sind nicht mit mir verwandt. Ja, ich grüße sie, trotzdem sind die dennoch unbekannt. Du wäschst die Hände nicht und willst meine Haare anfassen. Deine Bakterien will ich nicht. Aufpassen, ich könnte ausrasten, meine Waffe auspacken, dich auseinandernehmen und dann auch am Ende auslachen. Ich lauf einem Kamm im Haar, nenn mich Joker. Mein Lieblingskartenspiel? Blackjack? Poker. Wir kennen uns schon so lange, darf ich dir eine Frage stellen? Nein, Bitch! Du darfst mich nicht Nigger nennen! Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Du bist schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Ich bin schwarz. Namusa mwena okuve Uganda aba radio Contraband FFM eranziramu ne namusa mwena aba ni Mansland. Ware wäsch Moselstraß beim Jet. Steht hier, Ausschussweise, klar, war mag extra wie ans Netz. So wie so ob Dauer, wie man lädt, wenn man nur der ganzen Tag in der Jubiläum hier am Budget steht. Jede Viertelstunde Bus, jetzt steh ich bei hin, jetzt steh ich bei uns. So eine Viertelstunde ist ganz schön lang und jetzt sind Wochen. Mann, oh Mann. Dann mit dem Sonja, das war vorbei. Ich hab ja gekommen sind, sieg den Lied mit der Liedstelle Anfang Mai. Ich glaube, wir Mutter, die alles daran schuld. Ihr Tochter könnt jetzt besseres ansetzen. Naja, was soll's? Gleich geht Andy mit dem Scott. Singen blauen Jung und sechs Jahre fort. Und dann mach mal eine Truppe. Dies nach hält uns keiner. Von Opfer am Rund, immer in der Stadt. Nee, statt Feeling ob der linke Spur ist der Hammer. Nee, Jung, das kriecht nicht satt. Seit der Chance, der im Spielsalon ist da je, je nix. Der Winkel hat Russ ohne Fernlicht an, wo der Kirche bockt im Mund bei der Kreuz. dann Kuddering aber baut Show. Schön langsam endlich, ich weiß genau, die Nacht haben wir zwei Chance. Jetzt komm mal bloß nicht so, hält's Angst. Dies Nacht erhieltet, dies Nacht sind wir wieder wer. Denn auf Süd fahrt rum und rauf und dann halt Stadt kreuz und quer. Und ich würde dies gar nicht kennen, was dauert auf, hier ist mir echt zu blöd. Das war's noch schlimmer wie ein Studentenknall, Mensch vor der Tür verkrampft. Der, der uns letzte Woche bekehren wollte, der Spezialist mit sie im Klassengang. Komm, Jung, mal drehen auf den Rund, dort sowieso nur noch eine Stunde. Damit die Trotz war ruhig. Ja, mal durch, mach bloß nicht schlapp. Bis nach der Jildes, bis nach, sind wir wieder wer. Denn auf Süd fahrt rum und rauf und an der Altstadt kreuz und quer. Wieder haben wir endlich Montag, morgen ist noch lang hin. Komm, schmieß der Jan. Die Niemandsland-Buchvorstellung mache ich dieses Mal auf der Straße. Werner raucht sich da hinten sein Zigarettchen. Währenddessen stelle ich mal das neue Buch von Herrn Jean Ziegler vor. Das heißt Der schmale Grat der Hoffnung, ist erschienen bei Bertelsmann und hat 320 Seiten und kostet 19,99 €. Es geht um das Thema Klassenkampf. Wir sind gescheitert, sagt Herr Ziegler in einem längeren Interview, das er letzte Woche dem Spiegel gab. Ein paar Worte zum Autor. Jean Ziegler ist Europas bekanntester Globalisierungskritiker. Er ist 82 Jahre alt und er äußert sich hier über antikapitalistische Parolen von rechts und links, über fehlende Selbstkritik und die Bilanz seines Lebens. Der Spiegel fragt: Herr Ziegler, Sie haben immer dafür gekämpft, die Globalisierung auszubremsen und große Teile der Arbeiterklasse zu gewinnen. Nun scheint ausgerechnet Donald Trump genau das zu gelingen, was Sie nicht geschafft haben. Wie konnte das passieren? Ziegler: Ihm gelingt das nur, weil es den Arbeitern hundsmiserabel geht und weil ihnen von Trump Sündenböcke präsentiert werden, die angeblich schuld an ihrer Krise seien. Die Mexikaner, die Muslime. Mit Trump demaskiert sich die weiße Herrschaftsklasse Amerikas nur offen als das, was sie immer war. Rassistisch. Er sagt America first, lässt seine Devotionalien wie Mützen und Shirts aber von Billigsklaven in Asien produzieren. Heuchlerischer geht es kaum. Spiegel, Sie warnen seit Jahrzehnten vor einer Weltherrschaft des Finanzkapitals. Ist der politische Rechtsruck in den USA und Europa womöglich die größere Gefahr für die westliche Welt? Ziegler, nein. Die 500 größten Privatkonzerne kontrollieren nach Weltbankzahlen 52,8% des Weltbruttosozialprodukts. Diese Macht ist unvergleichlich. Spiegel, solche und andere antikapitalistische Parolen werden nun ziemlich ähnlich von Politikern wie Marine Le Pen kopiert. Macht Sie das nachdenklich? Ziegler, ach, die Faschisten haben immer versucht, sozialistische Ideen zu kopieren. Sie pervertieren das dann mit ihrer Sündenbock-Methode, so wie Erdogan in der Türkei oder Orban in Ungarn. Spiegel, in Ihrem neuen Buch, das Sie noch vor dem Wahlsieg von Donald Trump abgeschlossen haben, heißt es Armageddon, die letzte große Schlacht zwischen Gut und Böse stehe kurz bevor. Ist das Ihr Ernst? Ziegler, wir sind in der Endphase des Klassenkampfes. Die Diktatur des globalisierten Finanzkapitals hat unglaubliches Elend geschaffen. Spiegel, von dem die Linke eher nicht profitiert. Ziegler, Sie urteilen zu schnell. Durch das Internet wird ein neues revolutionäres Kollektivbewusstsein entstehen. Spiegel, macht Sie diese Klassenkampfrhetorik nicht manchmal selbst müde? Ziegler, nein, nie. Es geht nicht um Rhetorik, sondern um Analyse. Ich habe verhungerte Kinder gesehen und kann dazu nicht schweigen. Was mich von diesen Opfern trennt, ist nur der Zufall der Geburt. Ich habe das Gefühl, kämpfen zu müssen, solange ich das kann. Spiegel, haben Sie Angst, dass mit Ihrem Tod Ihre Ideen verschwinden? Ziegler, glaube ich nicht. Denn es sind die kollektiven Ideen von 1789, von der Kommune von Paris, von der universellen Erklärung der Menschenrechte. Spiegel, haben Sie genug getan, damit Sie weiterleben? Noch lange nicht. Spiegel, Sie sind jetzt 82 Jahre alt, schreiben fast alle 2 Jahre ein Buch, sprechen auf Demos, reisen für die UNO durch die Welt. Ab und zu bricht Ihre Malaria aus. Sie könnten es ruhiger haben. Wie wäre es mit Rente? Ziegler, eine totale Demission, das wäre unverantwortlich. Spiegel, ein Revolutionär geht nicht in Rente? Ziegler, Revolutionär ist ein zu großes Wort. Che Guevara ist gestorben für seine Ideen. Ich bin ein privilegierter Kleinbürger aus der Schweiz, ein Bolschewik, der auch noch an Gott glaubt. Spiegel, Ihr Rückblick im Buch wirkt bitter. Die Arbeit der UNO, sagen Sie, habe wenig gebracht. Die Millenniumsziele im Kampf gegen den Hunger seien vollkommen verfehlt worden. Sie waren als Sonderberichterstatter Teil dieses Projekts. Haben Sie sich Illusionen gemacht? Ziegler, ja und nein. Sicher, der Hunger ist schlimmer denn je. Ein einziges Beispiel. Auf einem Planeten, der vor Reichtum überquillt, sind aktuell 1,4 Millionen Kinder in Afrika unmittelbar vom Hungertod bedroht. Aber das Bewusstsein für diesen menschengemachten Skandal steigt. Und wie absurd diese schlimme alte Theorie ist, wonach der Hunger naturgegeben und ein Regulativ für die Überbevölkerung sei, das zeigen Zahlen. Nach UNO-Berechnungen könnten wir problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren. Das war ein Auszug aus einem langen Interview im Spiegel von vergangener Woche mit Herrn John Ziegler über sein neues Buch Der schmale Grat der Hoffnung. Frühling in niemandem Land. Geht ein Ruck durch das Land, halt fest, wen du kannst. Geht ein Ruck durch das Land, mein Werk fängt gerade erst an. Ich belaste mein Konto, geh die nächste Runde zahlen. Neue Zeit bricht nun an, halt fest, wen du kannst. Halt deine Frau, deinen Mann, Winter, der wird lang. Für uns verlassen und Sünder, die keine Liebe haben. Geh, Junge! geht ein Ruck durchs Land. Halt fest, schnall dich an. Ich hab noch Kraft und Elan. Ich lerne, Taxis zu fahren. Gib meinem Leben eine Wendung, geh all meine Schulden zahlen. Kommen wir zu unserer Musikneuvorstellung im heutigen Niemandsland. Die Berliner Band Mutter hat eine neue Scheibe auf den Markt geworfen und die werde ich mal ein bisschen beleuchten. Sie sangen schon über alles Mögliche, zum Beispiel über Tuberkulose und Alterseinsamkeit. Die Experimentalrocker Mutter bewahren sich seit Jahren ihren künstlerischen Eigensinn. Dies auch auf dem neuen Album zu erkennen. Die Gruppe existiert nun seit 1989. Da hatten sie ihr erstes Album rausgebracht. Da hieß es zum Beispiel in einem Lied: Wenn du jedem erzählst, was du glaubst und was du für richtig hältst, keiner hat je darum gebeten. Also was? Was erwartest du denn? Die Gruppe besteht aus Bassist, Gitarristen und Schlagzeuger. Die bollern also ziemlich laut, schleppend auch und mit ziemlicher Dringlichkeit ihre Musik runter. In einem anderen Lied hieß es: Ich schäme mich, Gedanken zu haben, die andere Menschen in ihrer Würde verletzen. Damit haben sie einen Kurs eingeschlagen und die Latte doch ziemlich hoch gehängt. Aber nicht zu hoch, man kann immer wieder drüber springen. In den kommenden Jahren erzählten Mutter von Dingen, die auch in den extremeren Spielarten der Rockmusik eigentlich nur selten Thema sind. Juckreiz, Scham, Alterseinsamkeit, wie gerade gesagt, alt und schwul heißt es in einem Lied. Ich bin so klein, Tuberkulose, die Wiedervereinigung, du bist nicht mein Bruder. Aber immer auch wieder vom Glück. Die Erde wird der schönste Platz im All, heißt einer der bekanntesten Muttersongs. Und auch der ist komplett unironisch gemeint. Sollte dir schmeicheln. Wer das hört, bleibt zumeist nicht unberührt. Text und Schalldruck trafen einen unmittelbar. Wer das nicht mochte, wies den konfrontativen Krach vehement von sich und ging schnell auf Distanz. Dass jemand die Musik von Mutter nett oder irgendwie ganz okay finden kann, ist schwer denkbar. Man mag sie also oder man lehnt sie ab. In den fast 30 Jahren danach hat die Band um den Sänger Max Müller und Schlagzeuger Florian Körner von Gustorf ihre musikalischen Mittel mehr und mehr erweitert. Kompromisslos klingt das alles nach wie vor. Der hypnotische Noise Rock der Anfangstage hat sich zu einem eigenen, vielgestaltigen Genre aufgefächert, in dem außer dieser Band eigentlich niemand so richtig unterwegs ist. Wir waren am Anfang technisch gar nicht in der Lage, etwas so nachzuahmen, dass man hätte sagen können, wir klingen jetzt wie die oder die Band, erzählt Max Müller, ein bisschen mit Selbstironie. Das ist auch ein Pluspunkt. Wir mussten versuchen, selbst etwas zu entwickeln. Das neue Album heißt Der Traum vom Anderssein und beginnt mit Glauben, nicht Wissen, einem sechsminütigen, krautrockartigen, schiefen Klanggebilde, das sich aus einer schlierenden Orgelmelodie und einer chaotisierenden Gitarre zusammensetzt. Ein Rausschmeißer am Anfang einer der konzeptuell überzeugendsten deutschsprachigen Platten der vergangenen Jahre. Der Text ist fragmentarisch. Schönheit ist fremd, ist Schönheit, die stört, hört man raus. Das meiste, was in dem Stück dann noch folgt, ist nicht mehr allzu gut zu verstehen. Doch egal, es klingt einfach fantastisch. Das Konzept bei der Platte war, das alles relativ frei zu spielen, das sagt Max Müller. Wir hatten eine grobe Struktur und haben die Stücke dann in 3 Tagen zusammen im Studio in einem Raum aufgenommen. Eigentlich wollten wir das auf Videospurrekorder in unserem Proberaum aufnehmen, das hat dann aber doch nicht funktioniert. Im Titelsong schlägt die überraschende und befremdliche Schönheit dieser Musik voll durch. Max Müller wiederholt immer wieder eine Zeile. Der Traum vom Anderssein. Während die Band euphorischen Feedback-Lärm und eine lakonische Klaviermelodie zusammenbringt. Mutter vermischt, was ansonsten meist säuberlich getrennt bleibt. Neues und wirkliche Fragilität. Und eine Dringlichkeit in den Texten, die zugleich immer bedeutungsoffen bleibt. Thank you. Der Poptheoretiker Dietrich Dietrichsen vernahm einst eine Mischung aus einem hingebungsvollen Glauben an brachiale, eindimensionale Mittel und einer extrem entwickelten Konzeptualität. Die wiederum führt dazu, dass keine Mutterplatte wie die andere klingt. Ich verlasse einen längeren Auszug aus einer Kritik im Spiegel über die neue CD der Band Mutter. Der Traum vom Anderssein. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. In diesem Sinne, tschüss Werner, bis nächste Woche dann. Ich hoffe, A, wir machen eine Sendung, es ist noch nicht klar, und B, die Technik wird bis dahin wieder in Ordnung sein. Ah gut, ciao. Ciao. Niemandsland. Im Frühling möchte ich bei dir sein. Du zeigst mir das Land. Wir gehen von See zu See. Frühling. Niemandsland. Schau, was kommt dort vorbei. Das sind Tage wie Fremde. Und die reichen sich die Hände. Sag dir, es sei allein und ich sehe gar nichts, bevor du nicht vor mir stehst. Freunde kommen und gehen, benehmen sich wie Fremde. Meine vier Wände, Freunde, komm mich zu sehen, doch ich sehe gar nichts, bevor du nicht vor mir stehst. Einfach weiter nach vorn, du und ich, wir sind verloren. Immer weiter nach vorn, du und ich, wir sind verloren. Nachrichten von unterwegs, draußen in der Fremde, warten Freunde auf die Wände. Ich hab's gern auch bequem, wenn ich will, dann seh ich gar nichts, bevor du nicht vor mir stehst. Einfach weiter nach vorn, du und ich, wir sind verloren. immer weiter nach vorn. Du und ich, wir sind verloren. Was kommt dort vorbei? Wir haben Tage wie Fremde, Blicke sprechen Bände, jung und gebunden und frei. Doch ich spüre gar nichts, bevor du nicht vor mir stehst. Einfach weiter nach vorn, du und ich, wir sind verloren. Immer weiter nach vorn, du und ich, wir sind verloren. Immer weiter nach vorn, scheißegal, einfach nach vorn. Immer weiter nach vorn, bleib nicht stehen, einfach nach vorn.